willkommen hier im Spielraum für alle. Ich bin die Silvia. Silvia Brenzel vom Plenum aus Tirol, aus Wien. Aus Tirol. Ich wäre gerne öfter in Tirol, das war jetzt voll zu versprechen. Und ich möchte ganz, ganz herzlich den Erwin Thoma bei uns begrüßen, ein ganz lieber Freund, auch vom Alfred. Und unser Wunschkandidat schon seit über einem halben Jahr und heute haben wir es geschafft, ihn nach Innsbruck zu bringen. Willkommen, Erwin. Willkommen, Erwin. Wir werden heute nämlich ein Mutmachergespräch mit dir führen. Mutmachergespräch, das ist im Rahmen eines sehr schönen Lerngangs von uns entstanden, wo wir Pioniere der Nachhaltigkeit, Pioniere, die in irgendeiner Form ein Vorbild oder wirklich Mutmacher sind für uns, dass man vielleicht gewisse Lebenswege geht, die man sich selber vielleicht sonst nie gedacht hätte und dass man vielleicht beginnt, Träume zu leben, von denen man sich das nie erhofft hätte, dass das gehen kann. Und ich werde dich, Erwin, heute auch sehr über deinen persönlichen Werdegang und Lebensweg ein bisschen ausfratschen und ich freue mich einfach, mit dir aus dem Nähkästchen auch zu plaudern miteinander. Genau, aber wie es jetzt auch zu dem heutigen Tag gekommen ist, möchte ich Alfred dir das Wort übergeben. Da steckt nämlich auch noch ein Projekt dahinter. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Alfred Striegel und wir haben hier mit dem Spielraum für alle, mit dem Fab Lab, mit der Küche, mit den Vereinen, die alle hier rund um und in dem Spielraum sind, ein kleines gemeinsames Projekt, ein Forschungsprojekt, ein Initiationsprojekt, wo wir versuchen, junge Menschen vom Schülerinnenalter bis zum Pensionsalter für die Themen der nachhaltigen Entwicklung zu begeistern. Co-Kreation, Co-Creation ist so ein Thema, gemeinsam miteinander werken in einem Fab Lab, gemeinsam werken miteinander in einer Küche, beim Feldverein draußen, in unterschiedlichen Qualitäten. Stefan Strappler ist auch mit an Bord, Heinrich ist auch mit an Bord. Vielen herzlichen Dank. Und die Janine Fellner ist auch mit an Bord, also Janine Bex. Vielen herzlichen Dank. Und im Rahmen von dem Projekt haben wir gesagt, wünschen wir uns mutmachende Menschen, die etwas ganz Spezielles in die Welt bringen. Und das Steckenpferd von uns, von mir und von der Silvia ist Nachhaltigkeit, nachhaltige Entwicklung. Also eine lebensfreundliche, eine gute, lange, dauerhafte Entwicklung mit guten und gesunden Prinzipien und Werten und auch guten und gesunden Materialien. Und seit einigen Jahren, Zehnten muss ich fast schon sagen, kennen wir uns, Erwin und ich. Und bei der Suche nach einem Referenten habe ich so 3-4 Namen genannt, die in dem Dunstkreis passen würden. Und da war Erwin Thoma ganz, ganz top, ganz oben. Und dann haben wir halt die Terminkalender miteinander abgeglichen. Und vielen herzlichen Dank, dass das heute geklappt hat. Danke für so einen feinen Rahmen, in dem wir dich erleben dürfen. Und ich übergebe das Mikrofon. Wir nehmen das Mikrofon deswegen jetzt auch zur Hand, damit es aufgenommen werden kann als Podcast. Wir würden uns vielleicht so gut auch verstehen, aber mit dem Mikro versteht uns auch die große Welt. Und ich übergebe das Mikro jetzt wieder an die Silvia, die das Gespräch führen wird mit dem Erwin. Danke. Ja, ich werde das Gespräch führen, möchte euch aber auch ganz herzlich einladen, wenn euch eine Frage auf der Zunge brennt, bitte gebt mir ein Zeichen und wir können das Mikro dann auch gern in die Runde dann hineingeben. Ja, lieber Erwin, du bist der Erfinder der Thoma Holz 100 Häuser, unter anderem. Du hast dir da ganz was Feines ausgedacht und ich zeige einen Film über dich schon seit vielen Jahren auf allen Universitäten, wo ich auch immer wieder eingeladen bin als Vortragende, weil mich deine persönliche Geschichte, wie du zu der Idee gekommen bist, wie du zu der Realisierung gekommen bist, mich so beeindruckt. Und vielleicht möchtest du ein bisschen so aus deinem Werdegang erzählen, was hat dich so geprägt, dass du heute dort bist, wo du bist? Keine kleinere Frage als das. Genau, ganz eine Frage, die man kurz beantworten kann. Genau. Aber vielleicht ganz kurz ein paar Worte. Woher kommst du? Wie war so dein Werdegang? Und was hat dich da ganz besonders geprägt auch? Gern. Also ich sage auch mal, grüß Gott, und mich freut es, dass wir so beieinander sind. Und ich, was der Alfred auch gesagt hat, bitte rührt euch, Zwischenrufe herzlich willkommen, weil so einen kleinen Kreis, das habe ich selten und das genieße ich sehr. Ich bin geboren und aufgewachsen da im Salzburgischen, Bruck an der Glocknerstraße, und habe als Jugendlicher, ich sage auch, weil wir haben keinen Zugang zu Drogen gehabt, das kannten wir nicht, wollten aber auch Grenzerfahrungen machen, jetzt sind wir Bergsteigen gegangen. Und das war so unser Thema und da halt haben wir uns ausprobiert. Und dann bin ich aber immer, sagen wir, diese Eiswände aufgeklettert und all das. Und da musste man immer sehr früh in der Nacht durch den Wald aufsteigen, dass du zu einem Gletscher aufkommst. Und spät am Abend so oft wieder runter. Und dann hat mich aber der Wald fasziniert. Und dann habe ich beschlossen, Förster zu werden. Das ist jetzt eine ganz kurze Version von der Geschichte. Und dann bin ich Förster geworden. Und nach meiner Ausbildung, das war damals, musste man so eine HTL absolvieren. Und nach der HTL, nach 2 Jahren, ich glaube, es heißt heute auch noch so, da war man Forstadjunkt und dann so eine Staatsprüfung, habe ich das gemacht. Und bin da bei den Bundesforsten gelandet und haben wir damals schon gedacht, oh, da bleibe ich nicht. Weil das war so richtig ein verstaubter Staatsbetrieb. Und das hat meinem Naturell nicht entsprochen. Und ich wollte schon weggehen. Dann habe ich gehört, dass die einen Posten haben, wo sie keinen Förster finden. Weil das einfach am Dings der Welt liegt. Und da haben sie in ganz Österreich niemanden gefunden, der sich beworben hat, obwohl sonst bei jedem Posten waren 20, 30, die sich beworben haben und die da mit einem Parteibuch oder mit einem Onkel, der Einfluss hat und mit allen Dingen ist da um solche Posten gekämpft worden. Und da war keiner. Und da haben wir gedacht, das ist was. Und ich muss eins dazu sagen, wir waren ein ganz junges Pärchen, wir sind so früh zusammengekommen und kurz vorher hat die zu mir einen fatalen Satz gesagt. So in einem Augenblick des Verliebtseins. Ich gehe mit dir überall hin, hat sie gesagt. Und dann habe ich mich für den Posten in der Hinteres beworben. Und ich habe mich beworben und war eine Woche später versetzt dort in der Hinteres. Und dann, damals war die Hinteres, ihr kennt es ja, das ist ja toll, dass wir heute da sitzen. Wer hier ein Fenster, kommt man auf die Nordketten schauen und genau dahinter, dann kommst du nur da auf den Isarwinkel rein. Und damals war es ja so, dass man im Winter noch eingeschneit war, weil die Lawinengalerien da am Bayerischen noch nicht waren. Und jetzt sind wir halt da reingezogen und Strom war auch noch keiner, da war nur so ein Gleichstrom und zwar von den 5 Haushalten gleichzeitig die Waschmaschine eingeschalten haben, war alles finster. Es gab einen Plan, wer an jeden Tag durfte einer ein stärkeres elektrisches Gerät ein Haushalt einschalten, der Waschtag. Es war echt witzig. Jedenfalls bin ich da in die Hinteres gekommen. Und das war eigentlich für mich immer, denkt, das ist ja seltsam, was mit 20 deinen Traumberuf schon erreicht hast. Es war eine Traumkarriere, wirklich. Ich bin in der frühen Wald gegangen und diese großen Karwendeltäler und im Winter war ich da unterwegs. Und ich konnte rauf und runter und war halt verantwortlich, dass da die Forstwirtschaft organisiert wird. Und meine Frau hat das, die hat eigentlich die Last getragen. Wie ich gesagt habe, kein Strom, wir haben dann jedes Jahr ein Kind bekommen und die musste alles tun. Weil die hat das nächste Geschäft war weit weg, das Gemeindeamt ist vom, du fährst 80 Kilometer. Also 80 Kilometer ins Gemeindeamt. Du fährst nicht, nur weil du was vergessen hast. Und dann waren wir halt immer da drinnen. Und sie hat das alles organisiert und ich war im Wald. Und in diesem Wald, da habe ich eigentlich sofort entdeckt, dass es da 2 Welten gibt. Wir waren Kinder der 70er Jahre und sehr begeistert und fasziniert von der Technik, die entstanden ist. In meiner Kindheit habe ich zugeschaut, wie bei uns daheim die Holzknechte mit den großen Blochschlitten vom Berg runtergefahren sind. Eine unglaublich gefährliche Arbeit verrichtet haben. Dann haben wir gehört, dass da wieder ein Unfall passiert ist und dass einer gedruckt hat und dass einer verunglückt ist und gestorben ist dabei. Und so. Das war nicht nur romantisch. Und dann kam eine Technik, die das erleichtert hat. Das ist peinlich, gell? Wenn du dort auf der Bühne Das Ding zum Piepsen, aber ich muss ja ausschalten. Entschuldigung. Und da hat der Kuckuck geschreit. So, jetzt ist er weg. Und jedenfalls, in der Zeit war es meine Aufgabe, die Technik dort hineinzubringen, neben den üblichen Verwaltungsarbeiten. Und in der Zeit habe ich da drinnen erlebt, dass trotzdem diese Welt, diese rationale Welt, diese technische Welt, trotz aller Vorzüge noch nicht alles ist. Dass das noch nicht ausreicht, um das Leben zu erklären und die wirklichen Aufgaben zu bewältigen. Ich möchte es an einem Beispiel erzählen. Eines Tages haben da zwei Männer an meine Tür geklopft, von diesem Forsthaus da hinten, und haben gesagt, sie sind zwei Geigenbauer. Und sie sind hier, weil sie gehört haben und weil es so Überlieferungen gibt, dass große Geigenbauer früher im Karwendel ihr Holz gefunden hätten. Und ich habe das Thema nur vom Hörensagen gekannt. Und dann haben sie mir erklärt, der Baum richtig gutes Geigenholz, das sind diese Haselfichten, das sind Bäume, die haben eine ganz seltene genetische Mutation, wo man bis heute noch nicht genau weiß, wo das herkommt. Eine normale Fichte hat eine gerade Faser. Wenn du einen Span auserziehst, ist der gerade. Und bei der Haselfichte ist so ganz fein gewellt. Und da gibt es, die Zahl ist jetzt, aber nur vielleicht unter 1 Million Bäume einen. Und den musst du finden. Dann habe ich gedacht, naja. Ja, ich sage, sie hören das. Und dann sind wir da ins Johannistal unter die Birkaspitzen. Die haben mir ungefähr erklärt, wie so ein Baum gewachsen sein muss. Und ich habe mich schon immer fast Bodenkunde und dieser Zusammenhang mit Boden und Umwelt und Wachstum dieser geheimnisvollen Holzfaser, das hat mich auch fasziniert. Und dann habe ich mir gedacht, ich kann mir vorstellen, wo es sowas gibt. Und da habe ich so einen riesigen Waldbestand gehabt. Der war 300 bis 400 Jahre alt, also ungewöhnlich alt, so alt werden die Fichten hier nicht, aber da oben schon. Ganz geschützte Mulden und da sind wir aufgestiegen und da waren riesen Fichten. Dann haben die begonnen, an die Bäume zu klopfen. Das war, man denkt, die Spinnen, das hörst du nicht. Und nachher, mir ist da schnell langweilig geworden und ich sage, wenn wir schon da herum sind, ich muss noch was erledigen, irgendwo was schauen und komme dann später zurück. Und wie ich zurückgekommen bin, waren die zwei ganz aufgeregt und sagten, sie haben einen Baum entdeckt, der könnte passen. Und haben mir gesagt und doch, ich bin kein begnadeter Musiker. Und jedenfalls habe ich gesagt, na gut, dann schneiden wir ihn um. Und habe zuerst mit der Hock oder Rinden runtergehockt. Ich sage, hier müssen wir sowieso was ernten. In diesem Bestand, das ist total überalt, wir müssen schauen, dass die Verjüngung kommt und wenn kein Licht am Boden kommt, haben die Jungen keine Chance und dann kann es passieren, dass die Alten plötzlich alle zusammenbrechen, dann haben wir ein Problem, das muss man einleiten, die Verjüngung. Also im Wald zu ernten ist absolut notwendig. Der Gedanke, dass man den Wald nicht anrührt, das ist etwas, was mir oft leid tut, wenn ich höre, dass gerade so in Naturschutzkreisen gibt es Menschen, die sagen, man darf den Wald nicht anrühren. Das ist ein völliger Humbug. Das ist genau das Gleiche, wie wenn ich verliebt bin, in einer Liebesbeziehung bin und sage, meine Geliebte ist mir so kostbar, die rühre ich nicht an. Da kann nichts mehr wachsen. Das heißt, ich muss mich, wenn ich etwas fördern will, muss ich mich hinwenden, muss ich was tun. Und da ist es mit dem Wald auch, das ist ganz, ganz einfach gesagt. Jedenfalls war da sowieso höchste Zeit, dass man was dran, dass die Kleinen, die da unten im Schatten geduckt sind und im Schatten keine Chance haben, Licht kriegen, so kein Problem, den schneiden wir um. Und ich bin runtergegangen, weiter unten auf der Straße ist mein VW Käfer gestanden, habe ich einen Motorsack drin gehabt, eine große, und einen Hock und Keile und habe das geholt und habe den Baum umgeschnitten. Das ist ein Stück Arbeit, so einen großen Baum umschneiden. Man muss den Keil ausschneiden und dann hinten den Fellschnitt, dass am Schluss nur mehr so auf einer Leiste steht, auf dieser sogenannten Bruchleiste, und dann keilst und dann die Leiste bestimmt die Kipprichtung. Da kann man damit bestimmen, wo er hinfällt. Und das habe ich gemacht. Und du bist da allein im Wald und stößt die Sorge und haust dann auf die Hock und hörst das Echo von jedem Schlag. Und irgendwann beginnt dann so die Krone zum Zittern und dann fällt er um und neigt sich und liegt dann da. Und das ist immer, auch wenn man ganz ein nüchterner Mensch ist, ein Augenblick, wo man innehält. Weil der ist immerhin, hat der Baum 100 oder noch längere Zeit, 200, 300 Jahre, ist der da gewachsen und du kommst und schneidest ihn um. Und ich habe innegehalten, dabei ich geschnauft habe und den Schweiß von der Stirn gewischt habe. Und die zwei sind sofort zur Stirnfläche schauen. Weil man beim umgeschnittenen Baum ja plötzlich die Jahresringe sieht, dieses Bild der Jahresringe. Und das ist das Tagebuch von jedem Baum. Jeder Baum zeichnet sein Leben auf. An die Jahresringe kannst du alles anlesen. Da siehst du die Zeiten, wo es am gut gegangen ist, Jahrzehnte, wo es üppig war. Da siehst du aber auch Krankheit und Not, alles kannst du lesen. Da siehst du zum Beispiel, wie ich vorher erklärt habe, da siehst du, wie der, wenn der klein war und der Vater übermächtig und der hat kein Licht gekriegt und der ist fast verkommen da unten. Und du siehst genau den Tag, wo der Alte endlich dahin war und das Leben losging und dann hat er Licht gekriegt und dann hat er gewachsen können. Das kann man alles ablesen. Und dieses Leben, das da aufgezeichnet ist, das ist auch die Technologie des Werkstoffs. Wenn der Baum plötzlich einen Schub von einer Seite kriegt, weil da unten der Hang rutscht und er hat sich abstützen müssen, dann baut er Reaktionsholz. Und das hat werkstoffsmäßig ganz andere Eigenschaften, als wenn er völlig ruhig wächst und in gleichmäßigen Kräfteverhältnissen aufwächst. Und das haben die natürlich gewusst, die zwei Geigenbaum geschaut. Weil wenn da solche Störzonen drin sind, schwingt der Name, es geht, ist vorbei, ist er wertlos. Für deren Zweck. Und da war nichts. Die waren ganz begeistert. Ich habe gesagt, das ist eine Haselfichte. Ich habe gestaunt, dass die haben das wirklich gehört. Es war wirklich eine Haselfichte und fehlerfrei. Und die waren außer sich vor Freude. Und dann habe ich heute so drum runtergeschnitten, kurz länger wie ein Geigen. Und die waren begeistert. Und ein zweites noch. Und weiter nach oben hört das sowieso immer auf, das Gerillte. Das ist immer nur ein Wurzelanlauf. Und dann sind sie heim und ich habe den Vorfall vergessen. Ich war ja gewohnt, die Holzernte so zu organisieren, dass wir 1000 Festmeterweise da ins Indre runtergefahren sind, zu den großen Sägewerke, wie es alle damals entstanden sind. Ein Jahr später klopft es wieder an die Tür, stehen die zwei wieder da. Und ich mir schon gedacht, das Gesicht habe ich sofort erkannt und haben mir gedacht, heuer gehen sie ins Salon gehen. Und dann haben die gesagt, nein, sie sind nicht zum Holzsuchen da, sie sind extra den weiten Weg gefahren, um sich zu bedanken. Damals gab es ja noch kein E-Mail. Gell? Dann habe ich gesagt, ich hätte einen Postkasten auch schreiben können. Dann haben sie gesagt, nein, wir müssen Ihnen das erklären. Geigenholz soll normalerweise mindestens 10 Jahre lagern. Das ist für einen Tischler oder gar für einen Zimmerer überhaupt nicht relevant. Aber für so einen feinen Verwendungszweck, wo es um die Schwingung geht, wo das Letzte rausgeholt wird, da gibt es noch Abbau- und Oxidationsprozesse im Holz, die das noch beeinflussen, muss so lange lagern, reifen. Aber sie haben aus diesem Stamm so viel Rohling rausgebracht, dass sie sofort aus einem ungeduldig gesagt haben, aus einem probieren wir Geigenbahn. Und die ist so gut waren. Die waren so begeistert, sie haben gesagt, sie haben noch nie so gutes Holz gehabt. Und jetzt haben sie beschlossen, zu uns in die Försterei zu fahren und uns da im Wald ein Konzert zu geben. Und haben aus dem Auto die Geigen rausgeholt. Und der zweite dazu. Und bin raufgelaufen, habe die Frau und die Kinder geholt und der Hund ist natürlich mitgekommen. Und wir sind da gestanden und die haben zum Spielen angefangen. Und die haben wunderbar gespielt. Und das hat mich sehr berührt. Und dabei, die gespielt haben, habe ich mir gedacht, mein Gott, habe ich mir gedacht, ich bin fast jeden Tag im Wald. Der Wald hat jeden Tag andere Stimmen. Das ist ja ein großer Unterschied. Ob es da friert oder ob es 0 Grad hat oder heiß ist, ob der Wind geht oder nicht. Im Herbst ist es ganz anders, es riecht anders, es klingt anders. Wie im Frühling, jeden Tag ist anders. Aber man denkt, diese Stimme aus den Bäumen, die habe ich noch nie gehört. Und dann habe ich mir gedacht, wenn die zwei nicht gekommen wären, was hätte ich mit dem Baum da? Ich hätte ihn zum Binder runtergeführt, der hätte irgendwelche Brädel geschnitten und irgendwo hingeschickt. Und das wäre verloren gewesen, dieser Baum, dieser eine unter einer Million. Und mit diesen Gedanken haben wir es dann nach dem Konzert zum Essen eingeladen, zu einer Jausen. Und dann sind wir beieinander gesetzt und ich habe denen das so erzählt, was ich mir da denke dabei. Und dann haben die gesagt, ja, eine Geige ist eigentlich schon ein Wunderding, weil das ist ja nur ein halbes Kilo Holz. Aber eben in die beste Form gebracht. Es kommt nur darauf an, was ich mit einem halben Kilo Holz tue. Das kann ja ein Scheitel sein, was ich in den Ofen reinschiebe. Oder eben so ein Wunderwerk. Und haben gesagt, die größten Meister dieses Handwerks, die haben vor 400 Jahren ein halbes Kilo Holz bearbeitet. Und wenn du das heute kaufen willst, musst du das Hundertfache an Gewicht in Gold auf den Tisch legen, musst 50 Kilo Gold auf den Tisch legen, was du heute eine Stradivari kaufen willst oder eine Guarini. Und die haben vor 400 Jahren, in einer Zeit, die wir als total primitiv, nicht lebenswürdig bezeichnen, tiefes Mittelalter, Werte geschaffen, die wir heute noch als die tollsten Kulturgüter betrachten. Dann habe ich mir gedacht, man muss ja nicht das ganze Holz vergolden, aber so zu arbeiten, dass das nach Jahrhunderten noch für alle gut ist, wow, was für ein Gedanke. Und am nächsten Arbeitstag habe ich wieder die nächste Holzfuhr zum Ecker in die Spanplattenfabrik geführt, wo das Holz verschnitzelt wird, mit giftigen Leime in eine Spanplattenform, in eine Form gebracht wird, die möglichst schnelles Geld verspricht. Und dann kommt es in das nächste IKEA oder sonst wie Möbelhaus, wo Möbel gemacht werden, die möglichst so gebaut sind, dass die den nächsten Umzug nicht überleben, damit du dann wieder neue kaufen musst. Weil wir ja exponentielles Wachstum in der Wirtschaft ausgerufen haben und es funktioniert nur, wenn du den Müll immer noch schneller wegschmeißt. Und das sind zwei völlig konträre Gesellschafts- und Wirtschaftsmodelle. Da habe ich nicht einmal auslassen. Und ich komme ja aus so einer Handwerkerfamilie. Meine Großväter waren alle Handwerker. Und die haben auch so noch das alte Modell. Ich habe das als Kind noch miterlebt. Dass da ein totales Umdenken, das ist mir dann erst bewusst worden, was wir für eine Veränderung dadurch machen. Naja, und das hat mich sehr geprägt. Ich könnte jetzt noch 5 solche Geschichten wie von den Geigen erzählen, aber ich erzähle eine im Detail, wir 5 irgendwie. Und da ist dann, wie die Kinder da in der Hinter des Ötter und Ötter waren sind, haben wir dann schon gesehen, nach ein paar Jahren, wir wollen eigentlich nicht die Kinder bei der ersten Klasse Volksschule Internat wegstecken, die Schule war so wackelig. Und dann haben wir beschlossen, nach 6 Jahren in diesem Paradies, 5,5 Jahre, sind wir weggezogen. Und ich hätte zum Lohn einen Posten zu Hause bekommen. Aber da waren sich diese subversiven Gedanken in meinem Kopf schon so weit gediehen. Und ich habe mich dann immer mehr mit unserem Opa austauscht. Genau gesagt, mein Schwiegergroßvater, der Opa meiner Frau, der Gottlieb Brucker, der war Zimmermann und hat mit 80 Jahren immer noch als Zimmermann gearbeitet. Und mit dem habe ich mich auch über das Holz austauscht. Weil der hat noch so altmodisch gearbeitet. Und der Opa und ich haben beschlossen, dass wir Häuser bauen. Ich habe gesagt, Opa, du musst mal lernen. Ich wusste, der ist nicht einmal lang. Ich sage, Opa, du musst mal lernen, was du kannst. Und er hat wohl, ich war ja Verster und kein Zimmerer. Und dann haben wir beide nach der hinteren Zeit ein Unternehmen gegründet. Und nachdem ein 80-Jähriger ja nicht mehr handlungsfähig ist, wenn ein 80-Jähriger zur Bank geht und sagt, ich gründe eine Firma, der stirbt ja gleich. Den kannst du keinen Kredit geben. Also der hat keine Chance. Also war ich der Gründer und er war der Unternehmensberater. Und dann haben wir ein Unternehmen gegründet, der Opa und ich. Wie alt warst du? 27. Und das Ziel war eigentlich nicht so klar. Das Ziel war, ich hab dann später, wie meine Tochter begonnen hat, Betriebswirtschaft zu studieren, habe ich das so berufsbegleitend mitgemacht und gelernt, dass ich alles falsch gemacht habe. Ich habe gegen alle Regeln verstoßen, die man alles machen muss. Businessplan, das Wort habe ich gar nicht gekannt. Wir haben nicht einmal eine Idee gehabt, wie das zu finanzieren sei, was wir da machen. Aber der Opa und ich, wir waren ganz sicher, dass es gut und richtig ist, dass er mir sein Wissen weitergibt. Und ich habe gewusst, das kann ich nur da, wenn ich Förster bleibe, kann ich nicht am Wochenende mit dem Opa Holz basteln spielen. Wenn, dann müssen wir es gleich angehen. Und das haben wir getan. Und so haben wir angefangen. Und soll ich weiter erzählen? Gerne. Und der Opa hat mich gleich ziemlich herausgefordert. Weil das Erste, was er mir gesagt hat, er hat gesagt, wenn du mit Holz arbeitest, ich sage das gleich, die Arbeit ist immer die gleiche, aber du musst das Holz in seiner besten Form verwenden. Du darfst nicht mit was Halberten arbeiten. Weil dann ist das, was du da hast, umsonst. Das leicht ein. habe ich verstanden. Aber die beste Form, das war, man denkt, jetzt schickt er mir jetzt wieder die Geigenbauer, dass ich nur jeden tausendsten Baum kaufe. Ich war ja Förster, habe ich genau gewusst, habe ich keine Chance. Du kannst im Wald nicht Spargel stechen. Du musst wandern, musst von einer Fläche möglichst alles nehmen. Die können ja nicht so filetieren. Sag ich, Opa, was ist das? Das ist die beste Form. Dann sagt er zu mir, du musst das Holz in Zorchen hocken, im Winter bei abnehmendem Mond. Oh, Scheiße. Ich denke, nein, jetzt kommt der, den ich so geschätzt habe. Wir haben uns wirklich gegenseitig so gern gehabt. Jetzt kommt mir der mit der Esoterik daher. Das kannst du nicht machen. Ich habe ja Forstwirtschaft gelernt, studiert bei den Professoren in Wien, die alles wissen. Also, die hätten mir das ja beigebracht, wenn das relevant wäre. Aber in 5 Jahren haben wir uns ja nichts erzählt davon, dass das irgendeine Bedeutung hätte. Also hat es keine Bedeutung. Ich habe damals noch geglaubt, dass man in einer offiziellen Ausbildung die Dinge lernt, die wichtig sind. Und ich wollte das abbiegen. Ich sage, ja Opa, das machen wir schon. Aber der hat mich genau kennt und der war es dann umso hartnäckiger geworden und hat gesagt, der nächste Winter kommt, wenn wir das machen wollen, musst du es tun, was ich da sage. Und hat nicht locker lassen, dann habe ich meine erste Mondholzpartie geschlagen auf der Gerlos, wenn du von Ziller da in die Krimi umfährst, der Opa war in Krimi daheim. Und habe mich von allen blöd anschauen lassen, vom Forstmeister, von den Försterkollegen, von den Holzknecht. Und dann haben wir im Winter, im Jänner, eiskalt, viel Schnee, bei abnehmendem Mond, haben wir meine paar hundert Meter Fichten und Lärchen umgeschnitten und auf die Almwiesen rausgefahren. Ich habe überall schon meinen Tee draufgeschrieben, dass es markiert war. Und am Neumondtag war Schluss, weil dann wechselt ja die Mondphase. Und ich habe gesagt, jetzt nehme ich es für mich aus und war froh, dass das endlich vorbei, die erledigt war. Und das Holz ist oben liegen geblieben bis ins Frühjahr, wo es warm war, im Mai ist immer noch oben gelegen. Und dann kommt der Borkenkäfer. Und der Borkenkäfer, also in der Natur sind ja, hängt ja alles zusammen. Diese Illusion, dass nicht alles verbunden ist, die gibt es ja nur in unseren Köpfen. In Wahrheit hängt ja alles zusammen, auf wunderbare Weise. Und so ein Käfer zum Beispiel, der findet sofort einen Stamm mit Rinde, der wehrlos ist, der nicht mehr den Kontakt zu den Wurzeln hat, der nicht mehr die Mikroorganismen unter ihm hat, die ihm aus dem Humus im Fall des Falles die Abwehrstoffe gegen den Käfer sofort liefern, der von dieser Kommunikation abgeschnitten ist, vom Wurzelstock ab, der findet es sofort und kann in so gelagerten Stämmen nisten und sich übermaßen vermehren und dann in der großen Überzahl könnte er auch gesunde Bäume bewältigen. Das ist so das Prinzip, wie ein ökologisches Gleichgewicht kippen kann. Und deshalb schaut man, dass das nicht liegt und deshalb habe ich im Frühjahr meine Bäume kontrolliert, dass eh noch kein Käfer drin ist. Weil wir ein bisschen zu spät waren mit der Verarbeitung, mit der Abfuhr. Und ich bin da oben gewesen und habe geschaut und das siehst du sofort, wenn da ein Käfer drin ist. Weil die bohren sich ein und da, wo sie einbohren, zu Hunderten werfen sie kleine, so ganz kleine Bäumehäufchen aus. Und außerdem, was mit der Hock, die Rinden aber hockt, die fressen dann so einen Gang, einen kurzen, und in der Mitte machen sie eine Kammer, die sogenannte Rammelkammer. Da treffen sie sich und paaren sich und da werden dann viele Eier gelegt und dann kommt aus einem Bärchen erschreckend viele Junge kommen raus. Und das ein paar Mal im Jahr. Und dann aus dem so exponentielle Vermehrungskurven. Und das habe ich alles gesucht und nichts gefunden und ich war beruhigt. Nachdem ich das getan habe und allein auf der Gerlos auf der Alm gestanden bin und 50 Meter weiter drüben das Holz vom Nachbarn war, was dann in der entgegengesetzten Mondphase geerntet war, bin ich natürlich zum Nachbarn sein Holz schauen, wie das ausgefallen ist. Weil man geht nicht beim Holz vom Nachbarn vorbei. Das ist so. Ob das etwas schöner ist wie meins. Genau. Und ich komme da um mich und traue meinen Augen nicht. Es war über und über ganz dick mit Borkenkäfer befallen, frisch. Das gibt es ja nicht. Alles voll. Alles voll, nicht einer. Der ganze Haufen war so regelmäßig. Dann bin ich zu meinem zurück, da war nichts. Da habe ich mir gedacht, also ein Insekt kann man nicht irgendwie anleiten oder in die Irre führen oder dass sie dir was einbieten, da gibt es keinen Placebo. Und dann bin ich da oben gestanden und habe mir das erste Mal gedacht, der Opa, der weiß Dinge, von denen habe ich keine Ahnung. Dann haben wir begonnen, das systematisch auszuprobieren. Ich würde das noch nicht als Forschung bezeichnen, aber einfach ausprobieren. Dann sind wir draufgekommen, dass der Pilzbefall da funktioniert das noch mehr, dass du den Pilzbefall im Durchschnitt um ein Jahr, um ein ganzes Jahr beim Rundholz rausschieben kannst. Und überhaupt, dass sich Pilze und Käfer in so einem Holz viel, viel schwerer entwickeln. Dass das eine ungemein höhere Eintrittshürde für diese Holzschädlinge ist. Und dass das Holz von Natur aus so haltbar und so dauerhaft ist, dass du niemals etwas vergiften mit Holzschutzmittel streichen musst. Wow. Warum? Das ist ja, das ist doch die Wertschöpfung der Forstwirtschaft. Warum lernt das keiner? Na klar, mit Holzschutzmitteln gibt es Milliardengeschäfte, aber dass das so weit geht, dass wir das nicht mal lernen, hätte ich nicht geglaubt. Jedenfalls haben wir diese Versuche systematisiert. Und ich habe dann, wie ich das gesehen habe, nach einem Jahr meinen Betrieb, nach dem ersten Jahr, nachdem mein Betrieb bestanden hat, habe ich gesagt, bei uns gibt es nur mehr Mondholz. Und habe mich 10 Jahre lang dafür auslachen lassen. Und dann haben wir probiert, das nachzuweisen. Bei allen Proben hat das geklappt. Aber das Verursacherprinzip, warum das funktioniert, da waren wir einfach wissenschaftlich viel zu klein übersetzt, wie ich heute weiß. Wir haben alles, ich erzähle noch nicht, was wir alles angestellt haben. Messreihen, Feuchtigkeit, oben, unten, Kernholz, Splinterholz, was wir alles nicht da haben. Wir konnten es nicht nachweisen, wie es funktioniert, aber immer dasselbe Ergebnis. Und 10 Jahre später, dann hat es eine heftige, dann habe ich mein erstes Buch geschrieben, das liegt da hinten, Dich sah ich wachsen, was der Großvater noch über Holz wusste. Das Buch ist so witzig zusammengekommen. Ich habe gesagt, ich habe begriffen, dass das eine Bedeutung hat, zumindest für mich, was mir der Opa da lernt. Und habe begonnen, ein Tagebuch zu schreiben und das aufzuschreiben, einfach mitzuschreiben. Da hat man dann über die Trocknung und viele Dinge gesagt, immer wieder. Und eines Tages ist zu mir ein Kunde gekommen, der wollte einen Fußboden kaufen, der war ein Verleger, ein kleiner, unbedeutender. Und der hat das gesehen und wir haben uns über das unterhalten, dass der Boden aus Mondholz ist und so. Und ich habe ihm das erklärt und da in meinen Aufzeichnungen geblättert. Und der war immer ruhiger und dann sagt er, Herr Thomas, ich müsste ein Buch schreiben. Ich kann kein Buch schreiben, ich bin ein Holzkopf. Dann lacht er, sagt er, Sie haben das schon, das ist ein Manuskript, was Sie da liegen haben, ist ja so alles da. Das muss man nur noch zusammenstellen, dass das in eine lesbare, flüssige Form bringen. Das sage ich, was Sie meinen? Ja, eigentlich, warum nicht? Und am Abend haben sie gesagt, naja, Sachen gibt es, das ist schon verrückt, aber warum sind wir kein, machen wir ein Buch draus? Und kurze Zeit später hatte ich einen Termin beim Steuerberater, so ganz normal Buchhaltung, und habe das alles mit ihm geklärt. Und danach haben wir einen Kaffee getrunken. Und dann, wie es da brauche ich, sage, wie geht's das hinst und so. Und ich sage, du weißt, jetzt schreibe ich ein Buch. Sag ich, wow, du wirst ein Buch schreiben. Dann sage ich, habe ich ihm das erzählt. Dann schaut mich der an und sagt, bist du wahnsinnig? Sag ich, warum? Sag ich, bist du vollkommen verrückt? Jetzt habe ich dich begleitet ein paar Jahre durch die schwierigsten Gründungsjahre, die hast du überlebt, wo eh viel zu Grund geht. Und du hast das große Glück, dass du durch den Opa, den es da gibt, so eine Alleinstellung ein bisschen kriegst, ein bisschen eine Sonderstellung mit diesem Mondholz und mit dem Wissen. Und du wirst es jetzt in ein Buch schreiben, das jeder nachmachen kann. Das ist ja dein Know-how, das musst du verteidigen. Und dann hat er gesagt, ich höre ihn heute noch, glaubst du leicht, dass Coca-Cola sein Rezept auf die Plakatwand schreibt? Sowas muss man geheim halten und für sich behalten. Dann habe ich mir gedacht, der hat auch recht. Was machst du jetzt? Und dann bin ich heim und habe überlegt und war total verunsichert. Und dann habe ich mir gedacht, was will man eigentlich? Wenn man nicht sicher ist, was man weiß, muss man immer die Frage stellen, was will ich in meinem Leben? Und die Frage haben wir uns, was will man eigentlich? Na natürlich, an erster Stelle wollte man überleben, weil das war eigentlich nicht so klar in der Zeit. An erster Stelle ist die Frage gekommen, ich möchte, dass ich in 3 Monaten meine 2, 3 Leute, was ich da gehabt habe, oder waren schon 7, die Löhne zahlen kann und kein Problem habe. Das war das Erste. Am Anfang geht es um die Existenz, aber trotzdem. Und danach? Und dann ist mir dieses Bild vom Baum im Wald gekommen. Und ich sage, wir wollen erfolgreich sein. Aber wie ist man erfolgreich? Wie bist du erfolgreich? Was ist ein Erfolg? Wisst ihr, wer im Wald am erfolgreichsten ist? Ich habe damals Gott sei Dank noch nicht die Wirtschaft studiert gehabt. Also habe ich als Förster in den Wald geschaut. Und das ist spannend. Die Sicht des Biologen ist wirtschaftlich in vielen Fällen viel gescheiter als die des Ökonomen. Im Wald passiert Folgendes. Ein Baum ist ja ein Wunder. Die Masse Holz, der Baum, der Stamm, da stammt ja nur 0,5% an Materie aus dem Boden, Spurenelemente. Der Rest, liebe Leute, ist Luft. Das ist Kohlenstoff, CO2 aus der Luft, das aufgespaltet wird, C und H vom Wasser, Wasserstoff. Und das wird, nimmt der Baum und strickt es wie die Großmutter, wenn sie einen Pullover strickt, Maschen an Maschen, macht er C und H und C und H und macht so wunderbare Moleküle, die Kohlenwasserstoffchemie, falls einmal einer Chemieunterricht gehabt hat. Und nur ganz wenig Spurenelemente an bestimmten Punkten bestimmen, was diese Zelle dann wird, was aus den Molekülen wird, eine Zelle wird. Und es ist ein Wunder. 99,5% des Baumes ist Luft und Wasser. Das vor unseren Augen entsteht in einer Mannigfaltigkeit, in einer unfassbar. Ja, sollte einer sagen, von nichts kommt nichts. Also das ist ja das, du kannst jetzt sagen, als Atheist kannst du sagen, das ist das größte Designwunder, du kannst als gläubiger Mensch sagen, das ist die Schöpfung. Ist ja wurscht, welcher Wort das man verwendet. Es ist unglaublich, was da entsteht. Es ist unfassbar. In jedem Baum ist eine Statik, die kann kein Ingenieur der Welt designen. Ich habe voriges Jahr ein Gebäude gebaut, 11 Geschosse, das Rathaus der Stadt Venlo in Holland, 1500 Büroarbeitsplätze haben wir mit Holz gebaut. Und da fahren Statikprogramme und Bauphysikprogramme, da haben wir ein ganzes Team von Technikern. Wenn ich zu denen sage, rechnet mir die Last, die ein Baum hat, wenn der Gewittersturm kommt, mit 80 km/h von mir raus, das Drehmoment am Wurzelanlauf, das verankerst man im weichen Waldhumus. Da kriege ich ein Fundament, das ist so groß wie ein Familienhäusl. Der Baum macht das mit einem ganz kleinen Wurzelsystem, der kann viel besser optimieren. Da ist alles genialer, als wir es trotz der modernsten Technik können. Unfassbar, aus dem Nichts. Aus dem Nichts. Und dann kommt dieses Lebewesen, das sich da bildet. Und wie gesagt, die Wegweiser, die Steuerpunkte, die Formpunkte, das sind die Spurenelemente aus dem Boden. Und das ist auch wieder sowas, was man eigentlich in der Schule nicht so lernt. Ein Baum kann aus dem Boden kein einziges Atom, nichts allein rausholen. Wurzeln sind keine Bergarbeiter, die schürfen. Die brauchen jemand, der genau das, was er braucht, aus dem Humuskomplex rausnimmt, wenn er jetzt ein Magnesium oder ein Eisen, Calcium, Kalium, diese Spurenelemente nimmt, braucht er jemand, nämlich die Mikroorganismen, die das rausschürfen und zur Wurzelspitze tragen. Und die müssen genau das rausschürfen, was der Baum gerade braucht. Das ist ein großer Unterschied, ob er um die Wette wächst oder vom Hirsch angefressen wird und er muss eine Wunde heilen. Er braucht eine ganz andere Komposition. Binnen ein paar Minuten wird das umprogrammiert durch Kommunikation. Bäume kommunizieren mit den Mikroorganismen ständig, auch untereinander. Da gibt es irrsinnige Informationsflüsse. Leben funktioniert nur durch Information. Sonst gibt es kein biologisches Leben. Ja? Und dieser Prozess, den habe ich mehr oder weniger gekannt. Und in diesem Prozess, um auf den Erfolg zurückzukommen, ist der Erfolgreichste, der von seinen Schätzen am meisten hergibt. Das Gold des Waldes, wird in den Kronen der Bäume produziert. Das hat die chemische Formel C6H12O6, also Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff. Wieder nur das, was da ist. Und daraus machen die Bäume in der Photosynthese den Zucker. Und der Zucker ist ein Wahnsinn. Mit Zucker kannst du im Wald alles kaufen. Alles. Weil mit Zucker, das größte Teil des Lebens, der ist unterirdisch. Oberirdisch ist ja ganz wenig. Der größte Teil der Lebewesen ist unten. Und unten ist finster und da gibt es keinen Zucker. Und das sind lauter Junkies, die wollen Zucker. Und die machen für Zucker alles. Und der Baum sagt, ich brauche jetzt Eisen, wenn es nur so weit weg ist, wenn er es irgendwie herbeischafft, bring es zur Wurzelspitze, weil da kriegt er Zucker dafür. Wird es gesteuert. Und der Baum ist der erfolgreichste, der von seinem Schatz, von seinem Zuckerschatz am meisten, in der kürzesten Zeit am meisten verteilen kann. Der kriegt am meisten zurück. Das ist das Gegenprogramm zu jedem Banker. Wir lernen, der erfolgreichste ist der, der auf seinem Konto am meisten Geld hortet oder Schätze hat und verteidigt. Wir leben das Prinzip des Stillstandes. Stillstand in der Natur ist der sichere Tod. Alles, was aufhört, sich zu fließen, stirbt. In der Natur draußen ist Erfolg fließen. Geben, geben, geben und dann kommt automatisch nehmen, nehmen, nehmen. Dann kommst du gar nicht raus. Und das war unser Bild. Und dann haben wir gesagt, der Steuerberater hat nicht recht, der Verleger hat recht, wir geben unser ganzes Wissen her. Noch bevor wir richtig gegangen haben. Und das war so ein gnadenloses Erfolgssystem. Da sitzt er die nicht da, aber ich das nicht da hätte. Ich garantiere es euch. Ich habe dieses Buch geschrieben und die war bitte, die war ein Außenseiter. Ich war genau so, wie wenn hier einer ins Fab Lab kommt und was ausprobiert. Keine Sau hat sich um mich gekümmert. Ich war ein völliger Außenseiter. Wirklich. Und ich habe das Buch am Markt gebracht und das Buch hat polarisiert. Das kann man sich nicht vorstellen. Ich habe Ordnerzuschriften bekommen, pro und contra. Ganz klar, die alten Handwerker, die Bauern, alle, die draußen waren, ich habe plötzlich einen Fanclub gehabt. Die haben sich wiedergefunden. Die haben da ein Wissen gefunden, was sie erlebt haben. Das ist jetzt genau das, was stirbt und da schreibt es einer auf. Und genauso, nur noch viel organisierter und effektiver war der Widerstand aus der Industrie. Das hat denen nicht gepasst. Wenn du Spanplatten herbaust oder einen Leimbinder oder große Industrieproduktionen hast und da kommt ein Kunde oder ein Händler und sagt, der Handel sagt, jetzt gibt es einen neuen Trend, wir wollen Mondholz in den Regalen. Das ist geschäftsstörend. Dann hat es Auftragsstudien gegeben, um nachzuweisen, Auftragsstudien. Ich nenne jetzt keine Namen. Es hat Professoren gegeben, die haben das angenommen. Die haben viel Geld gekriegt, um nachzuweisen, dass das ein Blödsinn ist. Und der ORF hat eine Sendung dazu gemacht. So läuft es nicht nur in Österreich. Und wir wurden da richtig diskreditiert, eine Zeitl. Und deswegen haben wir einen Druck gehabt, auch selbst einen wissenschaftlichen Nachweis zu bringen. Dass das, was ich jeden Tag beobachte, dass das sein kann, was ich jeden Tag sehe. Und wir sind gescheitert. Und ich habe das große Glück gehabt, ich muss noch zum Prinzip des Gebens und Nehmens noch was sagen, warum das so erfolgreich war. 2 Jahre nachdem das Buch erschienen ist, anders wie es erschienen ist, kurze Zeit später habe ich Besuch aus Japan bekommen. Eine Delegation aus Japan, der Leiter war ein Mönch, so ein buddhistischer Mönch, mit einem geschorenen Kopf und so einem orangen Tuch eingewickelt. Und die sind extra rübergeflogen, weil sie von dem Buch gehört haben. Und der Mann hat mir zu meinem Erstaunen berichtet, dass er der Leiter von dem Kloster ist, das der älteste Holzbau der Menschheit ist, 1650 Jahre alt. Und im Kloster ist genau aufgezeichnet, wie das gebaut wurde, wie das Holz gewonnen wurde. Und das deckt sich mit dem Bericht in meinem Buch, was mir der Opa gelernt hat. Und mir ist das Ladl runtergefallen und ich habe zu dem gesagt, ich bin ganz sicher, dass der Opa nie in Japan war. Das ist nicht von dort. Der hat das aus einer alpinen Tradition. Und dann hat der Mönch zu mir gesagt, die waren in der Früh sind sie gekommen und Nachmittag erst gefahren, also die waren fast den ganzen Tag da. Und dann hat der Mann zu mir gesagt, am Schluss, was sie machen ist gut. Dann habe ich gesagt, warum? Dann hat er gesagt, sie arbeiten so, dass sie auf der Erde keine Spuren hinterlassen. Weil ich habe ihm erzählt, dass man deswegen Holzschutzmittel und Gift vermeiden und dass das Holz sauber bleibt und wiederverwendet werden kann und so. Und das hat mich gefreut, dass der das als Wert erkennt. Das hat mich gefreut. Und dann hat er gesagt, ich werde sie deshalb unterstützen. Und ich habe mir gedacht, ich habe Danke gesagt und habe mir gedacht, ich sehe dich nie mehr. Was willst du mir helfen? Ich sehe dich nicht mehr. Ich komme in Japan und komme niemals hin. 2 Jahre später habe ich in Japan mehr Bautenschnee gehabt wie in meinem Heimatland Österreich. Alle japanischen Bauten. Der Mönch ist, genau, und dann ist der heimgefahren, 3 Wochen später, Anruf aus Tokio, ein japanischer Verleger hat gesagt, er muss dieses Buch auf den Markt bringen, er hat den Auftrag dazu bekommen. Dann ist es in Tokio erschienen, also in Japan erschienen, das Buch, in Japanisch übersetzt, und 2 Jahre später haben wir dort mehr Bautenschnee gehabt in Österreich. Und alle japanischen Bauten, alle Aufträge, wurden zu 100% im Voraus, haben wir das Geld geschickt gekriegt, die haben uns voll vertraut, und die haben nicht ein einziges Mal um Rabatt verhandelt. Und damit konnten wir unsere ganze Entwicklung finanzieren. Und dann habe ich gewusst, dass das Prinzip des Wachsens vom Baum das stärkere ist, wie das vom Bankkonto. funktioniert. Das müssen Sie nur ausprobieren. Heute gibt es ja diesen modernen Namen, Heinrich, du hast es vorher gesagt, Open Source heißt das heute, gell? Es ist eigentlich dieser Modellvergleich. Wir haben das damals den Namen noch nicht gekannt. Naja, das war. Und noch etwas ist passiert, was vielleicht noch wesentlicher war, langfristig. Ein Professor an der ETH in Zürich hat das Buch gelesen. Und die ETH ist in der Welt der Wissenschaft nicht angreifbar. Das ist die Uni mit dem besten Ranking in ganz Europa. Das ist ja so über die Deutschen, weil die sagen, dass die nicht in Deutschland sind, steht in der Schweiz. Und der hat mit den Möglichkeiten der ETH dort ein großes Forschungsprojekt genehmigt bekommen und haben es 5 Jahre geforscht und dann alles bestätigt, was im Opa sein Buch, also in meinem Buch vom Opa steht. Und das war Lebensglück, weil wir wurden natürlich rehabilitiert. Und dann war Stille. Es gibt halt im Internet geistert noch was umeinander von den alten Studien. Aber damit war diese Debatte beendet. Und es war klar, Mondholz ist besser, weil es dauerhafter ist. Und um das geht es ja. Um das, was wir von den Geigenbauern gesagt haben. Wir müssen so arbeiten, dass es nach Jahrhunderten auch gut ist. Und das kann ich nur dann tun, wenn ich keinen Müll hinterlasse. Wenn ich ganzheitlich denke. Ich muss bedenken, was meine Arbeit, was das auslöst. Alles andere ist nicht relevant. Alles andere ist unwichtig. Ich habe voriges Jahr eine schöne Reise machen dürfen. Da wurde ich eingeladen von einem indigenen Stamm in Kanada. Das ist der Stamm der Haida-Indianer. Indianer darf man ja mal sagen, das ist jetzt, das heißt ja First Nations. Und die haben nach einem über 100 Jahre langen Rechtsstreit vom Staat British Columbia 1 Million Hektar Wald zurückbekommen. Gigantische Flächen, das kann man sich in Österreich gar nicht vorstellen. Und haben gesucht, wie sie den Wald jetzt bewirtschaften sollen und was aus dem Holz machen sollen. Und dann haben sie uns entdeckt und uns dorthin eingeladen. Da kam die Anfrage, ob wir bereit sind, unser Wissen zu tauschen. Und ich habe gesagt, ja, das mache ich. Und dann sind wir da rübergefahren und haben sie uns eingeladen. Und da sind wir halt bei diesen Gesprächen und Sitzungen bei Land gesetzt und dann haben wir die was gesagt, das hat mich so fasziniert. Die haben gesagt, sie wollen wieder dorthin, wo ihre Vorfahren waren, wenn die große Entscheidungen, also wir sagen strategische Entscheidungen, getroffen haben, dann wurde immer überlegt, welche Auswirkung hat diese Entscheidung auf die 7. Generation nach dem, der es entscheidet. Stellt euch vor, wir würden dieses Prinzip in unsere Wirtschaft übersetzen. Stellt euch vor. Wir haben heute das Prinzip, welche Auswirkung hat meine Entscheidung in 3 Monaten beim nächsten Quartalsabschluss. Und da muss maximaler Cash rauskommen, wurscht, was dabei verwüstet oder zerstört wird. Und das sind halt so verschiedene Weltbilder, die verschiedene Folgen haben. Und da muss man drüber nachdenken, was kann ich in meinem Leben davon verwenden und umsetzen. Ich hätte eine Frage, Erwin. Du hast schon immer wieder angedeutet, dass du auch recht einen Gegenwind bekommen hast, doch immer wieder Zweifel, die entgegengekommen sind. Woher hast du so diese Zuversicht, dieses Vertrauen gehabt, dass du am richtigen Weg bist? Ich glaube, ich habe ein paar, jetzt könnte ich sehr philosophisch antworten. Machen wir es so, zuerst die philosophische und dann die praktische Antwort. Die philosophische Antwort ist ganz klar. Ich habe zu Hause eine kleine Landwirtschaft und mein Tag beginnt, wenn ich daheim bin, jeden Tag in der Früh im Stall. Wir haben Mutterschafe und 3 Pferde und die tue ich futtern und ausmisten und dann gehe ich mich halt frühstücken und duschen und dann geht es ins Büro. Und da ist völlig klar, das weiß er jetzt Viech, entscheidend ist, aus welcher Quelle dass du saufst. Unser dreckiges Wasser saufen, werden sie krank. Unser gesundes, klares Wasser saufen, bleiben sie gesund. Und das ist entscheidend im Leben. Das ist eine der wichtigsten Fragen. Aus welcher Quelle trinke ich? Ich meine das jetzt im geistigen, seelischen Bereich. Du musst da, die Frage kannst du nicht oft genug stellen, aus welcher Quelle trinke ich? Wenn du aus der falschen Quelle trinkst, wirst du krank. Oder es geht da einfach das schlichte Soft aus. Du kommst nicht durch. Es ist ganz entscheidend, aus welcher Quelle trinke ich. Wirklich. Da war ich gleich, nur, ich komme jetzt aus der Schweiz, ich war die ganze Woche in der Schweiz und da gibt es eine ganz, ganz berühmte Burnout-Klinik und die Leiterin der Klinik hat gesagt, die Patienten, die zu mir kommen, die kommen nicht, weil sie zu viel gearbeitet haben. Ausnahmslos nicht. Die kommen alle, weil sie eine Arbeit machen, die sie im Inneren ihres Herzens ablehnen. Da sitzt der Versicherungsmanager, der genau weiß, wenn er das abschließt, schädigt er seinen Kunden. Und wenn er es nicht abschließt, schädigt er sich selbst, weil er bei der nächsten Provisionsabrechnung durchfällt. Der landet dann da. Der sauft ein dreckiges Wasser. Der schöpft aus der falschen Quelle. Und das rammt die aus. Das rammt die nieder. Also das ist die philosophische Antwort. Und die praktische Antwort, ich habe gesagt, Bergsteigen. Ich habe mit 16 alle Eiswände in den Ostalpen alleine und ohne Sicherung durchstiegen. Ich habe das immer wieder trainiert, wo hineinzugehen, wo es kein Zurück gibt. Und wenn du ausrutscht, bist du hin. Und das ist ein unglaubliches Achtsamkeitstraining. Das ist besser wie jeder esoterische Kurs, weil das sozusagen das 1-zu-1-Training ist. Und im Grunde habe ich das als Unternehmer auch so gemacht. Es gab ja kein Zurück mehr. Also ich hätte eh nicht mehr abbiegen können. Weil wir sie alle ganz, wir haben wirklich immer alles, wir haben keine Kompromisse gemacht. Ich habe nie einen Kompromiss gemacht und konnte das dementsprechend auch nicht zurück. Und dieses, und ich habe immer gesagt, das, was ich da spüre, verkaufe ich nicht, ich bleibe diesem Weg treu. Und der Opa war ein Handwerker. Das Leben vom Opa, der Mann hat mich so fasziniert. Er war für mich auch so ein Vaterersatz. Mein Vater ist so früh gestorben, wenn wir in die Schule gegangen sind noch. Und der Opa hat mit 7 Jahren beide Eltern verloren nach dem Ersten Weltkrieg. Dann hat er immer selber gesagt, das größte Glück war, dass er zu einem Bauern gekommen ist, wo sie, solche Kinder seine wie Sklaven behandelt waren. Und dass er zu einem Bauern gekommen ist, der ihn behandelt hat wie ein eigenes Kind und der ihn einen Beruf lernen hat lassen. Dann hat er Zimmermann gelernt, dann kam der Adolf und hat ihm einen Osturlaub verschrieben. Dann ist er als einfacher Soldat an der russischen Front munter geworden. Dann war er jahrelang verschollen und ist nach den ganzen Schrecklichkeiten einer der wenigen gewesen aus dem Dorf, die heimgekehrt sind. Und wie er daheim gekommen ist, hat er sein Werkzeug ausgegraben, das hat er von Eindrücken eingraben und hat begonnen, als Handwerker zu arbeiten und hat bis zum 85. Lebensjahr gearbeitet. 2 Krankenstandstage hat er gehabt. Der Opa hat auch aus der richtigen Quelle getrunken. Er hat sein ganzes Leben nie um einen höheren Lohn oder um sowas verhandelt. Und er war begeistert von seiner Arbeit, die er kompromisslos ausgeführt hat. Die letzten 20 Jahre, bevor er mit mir angefangen hat, waren für ihn ziemlich schmerzhaft, weil er erlebt hat, wie er von seinem ganzen Umfeld in seiner Sturheit immer mehr als Auslaufmodell behandelt wurde. Der Opa hat keinen Schmarrnplatz noch gekriegt. Er hat nur massiv Holzverarbeit. Und das hat in die 80er, 90er Jahre überhaupt keinen Platz mehr gehabt, in die 70er Jahre. Das war altmodisch, das wollte niemand mehr. Trotzdem hat er Häuser gebaut, wenn du da reingehst, da kriegst du fast eine Ganselhaut, so fühlst du dich wohl. Alles, die Balken von Hand behauen, die Fußböden rausgehobelt, unglaublich. Und da habe ich aber gesagt, Opa, die Häuser, die möchte ich bauen, aber industriell. Mir war klar, die Arbeit, Handarbeit, das kann niemand mehr bezahlen. Ich sage, ich möchte die Qualität retten. Ich möchte, dass meine Kinder auch so eine Qualität haben. Und diesem Wunsch sind wir nachgegangen. Ich glaube, da war es eben eine Frage gehabt. Ja, das ist ganz einfach. Statt aufs Hirn, auf das Herz zu hören. Du musst wirklich auf dein Gefühl, deinem Gefühl folgen und nicht nur dem Kopf, nicht nur dem Rechenstift. Das ist so, der Rechenschrift, das darf man aber auch nicht falsch verstehen, gell? Ich bin Unternehmer. Ja. Wir haben jetzt, weiß ich nicht, 120 Leute auf der Lohnliste. Das ist nicht groß, nicht klein, aber ich weiß ganz genau, was das heißt, wenn einer mit Zahlen nicht umgehen kann. Aber die Zahlen sind nicht das Ziel, dieser Werkzeug. Das ist niemals Ziel. Cash ist niemals Ziel. Einer, der ein Chaot ist und seine Kasse nicht in Ordnung hat, der kann keine Organisation führen. Das gehört auch dazu. Aber das ist Werkzeug und doch nicht Ziel. Und das Ziel muss du sein, dass ich die Verbundenheit zu dem Ganzen finde. Dass ich die Bäume, die Natur in mein Leben hineinlasse. Das ist Ziel. Das Ziel muss du sein, dass ich meine Arbeit so hinterlasse, wie es die Geigenbauer gesagt haben oder da die Indianer drüben. Und nicht irgendeine utopische Zahl. Und das meine ich, wenn ich sage Quellen. Und wenn sich dafür das falsche Ziel einspannen lässt, wir spüren sie ja alle. Was. Und wenn du dich von dem Spüren abschneidest, dann fängst du aus der falschen Quelle schöpfen. Das meine ich damit. Wir sind ja Gäste auf Erden immer, da sind jetzt viele junge Leute herin. Aber die Zeit, die uns hier zur Verfügung steht, die ist kürzer, wie man glaubt. Die ist kostbar, jeder Tag. Viel zu kostbar zum Verscheißen. Viel zu kostbar, dass du da irgendwo nur wegen einem Geld umeinander hampelst. Folgst noch immer deiner Leidenschaft? Also wenn du von heute sprichst, habe ich das Gefühl, es ist eine Liebesgeschichte oder eine Seelengeschichte. Wie geht es dir heute? Womit? Mit all deinen Entwicklungen. Ja. Was hast du noch vor? Also ich muss sagen, wenn ich zurückschaue, natürlich hat man so Träume, die man sich nicht auszusprechen wagt. Und aber planbar war das, was bei uns passiert ist, nicht. Und ich wünsche mir, dass meine Zukunft genauso wenig planbar bleibt. Und ich wünsche mir, dass es mir weiterhin gelingt, weil niemand ist gefeit, den muss ich jeden Tag stellen, dass es mir weiterhin gelingt, der Stimme meines Herzens zu folgen. Und um konkret zu werden, es gibt mehr Arbeit denn je. Es gibt mehr Arbeit denn je. Ich brauche nur meine Branche anschauen. Was die Bauwirtschaft in den letzten 30, 40 Jahren aufgeführt hat, ist unfassbar. Wir haben gesagt, wir dürfen nicht Erdöl verbrennen, dass die Stube warm ist, also müssen wir Passivhäuser bauen. Und haben Milliarden Quadratmeter Styropor und Polystyrole um die Häuser gewickelt. Das ist ein Umweltskandal, da ist Asbest eine Kleinigkeit dagegen. In der Milch jeder Mutter kannst du die Gifte dieser Dämmstoffe nachweisen. Ganz Mitteleuropa. Das muss man sich vorstellen. Und niemand kann uns sagen, wie das Zeug entsorgt werden soll. Es gibt kein Rezept, kein Entsorgungsrezept dafür. Das haben wir gemacht. Unfassbar. Wir haben vor 2 Jahren in Meran ein Luxushotel gebaut. Das ist so ein Luxushotel, dass da in dem Marketingkonzept, die haben gesagt, da soll niemand unter 500 Euro pro Nacht übernachten. Und damit man so einen Preis verlangen kann, haben sie eine ganze Schar von Innenarchitekten angestellt. Und die haben gesagt, unsere schönen Holzwände, die wir da gebaut haben, das ist immer noch, schaut das zu billig aus. Und haben alles, was dort war, mit Altholz verkleidet. Dass das irgendwie exklusiver ausschaut. Und das Altholz kommt aus solchen Stadel, die der Opa aufzimmert hat. Und dann habe ich, wenn wir sowas kriegen, reißen wir es an. Zahlen dafür und Altholz kostet heute doppelt so viel wie neues Holz in der obersten Qualitätsklasse. Kostet doppelt. Das heißt, das, was der Opa gebaut hat, ist nicht nur kein Müll, sondern doppelt so viel wert, wie zu seiner Zeit Materialwert mal war. Eine Rohstoffbank hat der hinterlassen, eine Rohstoffquelle. Wenn du ein Passivhaus Wohnbau gefördert und gesetzlich verordnet, heute anschaust, das ist eine Sondermülldeponie. Wenn du sowas wegreißt, musst du ein Vermögen zahlen, dass du es wegbringst. Und was heißt zahlen? Das ist ja damit nicht gelöst. Und da sieht man, was ein zukunftsfähiges Modell ist. Ich habe es gesagt, ich komme aus der Schweiz. Wir haben 2014 im Schweizer Ort Zweisimmen, das ist dabei gestartet, also hoch in den Bergen auf 1000 Meter Seehöhe, einen Fünfgeschosser gebaut. Und das war das erste Wohnhaus ohne jegliche Technik, technikfrei. Also mit wissenschaftlicher Begleitung. Das war unser erster Prototyp. Inzwischen haben wir schon mehr solche gemacht. Das ist ein Haus, 5 Geschosse, 3 Geschosse Büros, in dem Fall Architekturbüros, und 2 Geschosse Wohnraum. Und da gibt es keine Heizung. Keine. Gar nichts. Also auch nicht irgendwie eine Solare oder so. Nichts. Da gibt es keinen Ofen und da gibt es keinen Dämmstoff. Das ist nur Holz. Mit dem richtigen Verhältnis von Holz und Glas in der Außenfassade, konkret 20%. Und das Glas ist die überwiegende Zahl der Glasfläche, ist genau nach 13 Uhr Sonnenstand gerichtet. Und in diesem Haus wurde seit 2014 noch nie geheizt. Und da hat es noch nie weniger wie 18 Grad gehabt im Winter in den Räumen. Nie weniger wie 18 Grad. Ohne Heizung, ohne Dämmstoff. Das geht. Das erste Projekt, was wir so gebaut haben, wenn wir in dieses Thema reingekommen sind, du kennst es, Alfred, das war das Filmarchiv in Wien. Ein Lagergebäude, wo historische Nitro-Filmrollen lagern, 70.000 Stück. Da haben wir die Aufträge gekriegt, so ein Lagergebäude zu bauen, wo es das ganze Jahr 2,0 Grad hat, weil sonst die Filme kaputt werden. Und die Architekten haben schon geplant, gehabt ein riesiges Technikgebäude daneben, wo die großen Kühlaggregate drinnen laufen. Und dann hat der Direktor des Archivs und wir haben gemeinsam den Plan ausgeheckt, das energieautark zu machen. Weil das gibt es ja im Wald schon lange. Jeder Ameisenhaufen hat in der Mitte die Geburtenstation, ganz zentral drin, eine so kleine Kammer, wo die Eier legen. Und da darf die Temperatur nicht schwanken. Die darf nie schwanken. Und die schwankt auch nicht. Du hast eine Maximalamplitude von 2 Grad Celsius, die geht nie raus. Wurscht, ob es draußen friert und draufschneibt, oder ob die Sonne drauf knallt und du hast die Oberflächentemperatur auf die dunklen Nadeln von 50 Grad von mir aus. Da drinnen gibt es keine Veränderung, muss man sich vorstellen. Das ist ein thermodynamisches Wunder. Und wir haben damals ein gutes Jahr mit den Technikern von der TU Graz, vom Institut für Thermodynamik, diese technische Lösung der Ameisen untersucht und dann das Filmarchiv gebaut. Und das war die erste Insellösung. In dem Filmarchiv hat es seit, ich weiß nicht, 8 Jahren, 9 Jahren läuft das schon. Hat es noch nie eine Kilowattstunde Energieeintrag von außen gegeben, hat es immer 2,0 Grad. Wir haben alle Lösungen, dass wir die Bauwirtschaft vollkommen energieverbrauchsfrei stellen, die Häuser, dass wir sie abfallfrei stellen, dass vielmehr die Häuser wie der Wald eine Materialbank für die Zukunft werden und dass sie wesentlich gesünder sind wie alles, was wir jetzt bewohnen. Das gibt der Wald her. Und das sind die Wege der Zukunft. Und darum wird mir nicht Angst, dass man langweilig wird. Weil wenn ich das Beharrungsvermögen dieser Wirtschaft anschaue, dann weiß ich, dass viel zu tun ist. Aber ich weiß auch, nichts ist stärker als eine Idee, die an Zeit gekommen ist. Und wenn du es betonieren wirst, es bricht zusammen. Es geht nicht. Wir können so nicht weitermachen. Noch dazu, wo die Lösungen nicht am Papier irgendwie simuliert existieren, sondern wo sie gezeigt und gebaut werden. Und wir bauen eins nach dem anderen. Jetzt, wenn man in Tirol durch die Dörfer schaut, sieht man, dass die Ortsbilder schon sehr ramponiert sind. Holzbau ist meinem Eindruck nach sehr selten, sehr rar. Was muss denn deiner Meinung nach passieren, dass das fort? Also so nach dem Motto, wenn ich jetzt der Bauminister, Bundespräsident und sonst was wäre, der da Regeln erstellen könnte. Das wäre ganz einfach zu lösen. Wir müssten nur für Kostenwahrheit sorgen. Dann hast du sofort keine andere Möglichkeit mehr. Wenn das eingepreist ist, was eine Styroporfassade anrichtet, ist die unerschwinglich teuer. Wenn wir das einpreisen, was es kostet, die Lebensgrundlage der nächsten Generation zu verkaufen, dann kannst du es eh nicht mehr leisten. Also wir müssten so ganz einfach gesagt diese Kostenwahrheit schaffen. Und vielleicht als Zwischenschritt, wir müssen weg von einer von einer Gesetzgebung, die beim Bauen Energieeinsparverordnungen macht, die nur von einem fiktiven Wert, dem U-Wert, ausgeht, der einzig und allein dazu dient, die Dämmstoffindustrie zu befördern. Dieser U-Wert ist ja nicht ein Wert, man geht ja nicht einmal so weit her, dass man sagt, wir gehen vom Energieverbrauchswert eines Gebäudes aus, sondern man geht von einem rechnerischen Wandwert aus, damit du die Wand so einpacken musst. Völlig verrückt. Wenn wir in der Schweiz das Haus gebaut haben, haben wir interessante Debatten mit den Behörden gehabt, die genauso programmiert sind wie bei uns. Die haben gesagt, ihr dürft das nicht bauen. Dann haben wir gesagt, warum? Dann haben die gesagt, der U-Wert in der Wand reicht nicht aus. Dann haben wir gesagt, warum muss der U-Wert so gut sein? Dann haben sie gesagt, damit ihr Energie spart. Dann haben wir gesagt, wir verbrauchen keine Energie. Ich kann ja nichts mehr sparen, wenn ich null Verbrauch habe. Dann sitzt der Beamte da und sagt, ja, aber es ist die Vorschrift, dass ihr den U-Wert einhält. Da siehst du, wie absurd das ist. Und das Zweite ist, wir müssten endlich Müll besteuern. Jemand, der was produziert, was weggeworfen wird, der muss dafür bezahlen. Du musst das besteuern, wenn einer die Umwelt für die anderen verbraucht. Das muss was kosten. Wenn du sowas einpreisen würdest, ist sofort Schluss mit dem Wahnsinn. Ich bin sehr optimistisch, ich bin wirklich total optimistisch an dem Punkt. Ich glaube, dass wir in 10 Jahren die Bauwirtschaft nicht wiedererkennen werden. Ja, weil das Wirkungsvollste und das Einzige, was wirklich funktioniert, das mag philosophisch klingen, aber es ist so, das ist das Herz der Menschen zu erreichen. Vergiss das von oben runter. Vergiss auch, weil ich vorher so locker gesagt habe, wenn ich der Gesetzgeber wäre, vergiss das. Veränderung kommt nur vom Herzen aus. Und wenn die Menschen die Herzen der Menschen erreicht sind, dann kann niemand was anderes verordnen. Wenn die Mütter sagen, ich will mein Kind in einen gesunden Kindergarten schicken und nicht in den Sondermüll hinein, dann wird kein Bürgermeister mehr am Kindergarten betonieren und mit Styropor zu bücken. Ganz einfach. Das ist eine Frage des Bewusstseins. Und ich sehe, dass der Bewusstseinswandel so rasend ist, dass es völlig egal ist, ob unsere Regierung gelb, weiß, grün, schwarz, blau, bunt, sonst was ist. Die Veränderung kommt nicht von dort. Deshalb ist es unerheblich. Und ich staune wirklich, wir kriegen Anfragen zu dieser Technologie aus aller Welt. Am wenigsten aus Österreich, ist eh klar. Aber aus aller Welt, und ich staune, was da für ein Interesse entsteht und was da entsteht. Wirklich wahr. Und deshalb bin ich so optimistisch. Das Einzige, wo ich mir Sorgen mache, und das ist meine große Hoffnung, dass dieser Umstellungsprozess möglichst noch von uns freiwillig betrieben wird. Betrieben wird er sowieso. Die einzige Frage ist, wie er kommt. Dass der Umstellungsprozess kommt, ist überhaupt keine Frage. Bitte. Na, selbstverständlich. Na, das ist das Leichteste. Na, das ist das Einfachste. Das ist ja ein Viertel des Jahres. In dem Kalender Holzmund, in dem Buch Holzmund, da habe ich den Kalender für die nächsten 20 Jahre. Es ist ja ein Viertel der Jahreszeit, die zur Verfügung steht. Da kann ich den ganzen Einschlag von Österreich tätigen mit den Möglichkeiten, die heute Maschinen. Das ist ja nur Organisationsfrage. Wobei das geht mir schon auch in den Kopf um. Ich mache gerade einen Holzwirtschaftsmaßstab. Ja. Die machen genau deswegen, weil ich bin 50 Jahre alt, die müssen das nicht mehr tun. Die machen genau, du bist vielleicht die Schuld sogar, dass ich das jetzt mache. Ja. Ja. Ist so. Weil Frau von der Bestätigung. Nicht, dass du mir nochmal anrufst und sagst, ja. Jetzt ist er schon wieder dahin und du bist schuld. Passt eh, okay. Und da sage ich, da muss ja auch ein bisschen ein Umdenken stattfinden, oder? Dass ich halt sage, muss ich nachher, dass ich die Holzmenge herbringe, dann muss ich mit einem Harvest-Training fahren, ich muss einfach so ein, ist das auch der richtige Weg, weißt du? Ja, Weil da geht man jetzt ja weg, oder? Wenn ich schau, das ist eine ganz andere Debatte, die nicht mit Mondholz zu tun hat. Das ist die Debatte wie auch in der Landwirtschaft. Was ist die Zukunft? Ist es die Dezentralisierung oder die weitere, noch größere Schaffung von noch größeren Einheiten und noch mehr Mechanisierung? Aber das ist ein grundsätzliches Thema. Ich meine, in der Landwirtschaft gibt es ja auch ganz, da streite ich liebend gern mit jedem Bauern, Kammervertreter, wenn sie immer noch heute eine weitere Industrialisierung forcieren wollen. Jeder ernstzunehmende Agrarwissenschaftler der Welt sagt da, weil das Argument für die Industrialisierung ist immer mehr Ertrag. Du kannst Erträge nur mehr mit kleineren Einheiten steigern. Wenn wir die Welt so bewirtschaften würden, wie so in manchen Teilen Asiens heute noch passiert, kleinteilig, dann ist es möglich, von dieser Erde 50 Milliarden Menschen zu ernähren. So viel wächst da. Und das ist unmöglich, wenn ich mit Kunstdinger über 100 Hektar große Monokulturen fahre. Unmöglich. Weil da habe ich immer diese Kurven, da mit Kunstdünger, die treibt die Erträge schon auf. Aber der Boden ist ein System, der bricht dann einmal zusammen. Und dann schaust du aber blind rein. Also das ist keine Frage der Organisierbarkeit. Sicher nicht. Sicher nicht. Also wir müssen sozusagen von diesem Zauberlehrling Technologie-Machbarkeitswahn weg zu einer Sicht der Erde, die uns Menschen nicht als Kutscher am Kutschbock sieht, mit den Zügeln in der Hand, der alles lenkt, so aller, ich würde es nicht sagen wie der Trump, aber so dieses Verständnis, ich bin oben, ich habe die Macht, wir haben überhaupt keine Macht. Wir sind ein Teil eines wunderbar liebevollen, verwirkten und verbundenen Systems. Und wenn ich das begreife, erst dann kann ich in der Verbundenheit zu dem System arbeiten anfangen. Und das ist ganz sicher, die Lösung ist im Herzen. Ganz sicher, es ist eine Frage der Lebenseinstellung, der Weltsicht. Und da bin ich wieder bei den Quellen, aus denen du trinkst. Ich habe einen zweiten Großvater, der war Maler und der hat so Fresken renoviert und war Kunstmaler. Und der hat einen Malerwerkstatt gemacht, der hat sich alle Farben selbst gemacht. Der hat Farben selber gemacht. Ein Künstler, war aber ein verschrobener Künstler. Und der hat in seiner Werkstatt, das ist pathetisch, ich weiß eh, aber damals, für die Zeit, hat er sich eine Tafel gemalt und hat draufgeschrieben, Arbeit ist Liebe. Das war seine ganze Liebe. Und der hat auch, der ist mit 76 am Grüß gestanden. Weil der hat das nicht wegen Geld verdienen tun. Natürlich hat er auch seine Familie ernähren müssen, hat er ja auch können. Aber der hat das tun, weil er erfüllt war davon. Das hat ihn gesund gehalten. Und das hat ihm die Kraft gegeben. Und wenn du sagst, jetzt muss ich wieder in die Scheiß hocken gehen, dann bist du halt mit 50 ausbrennt. Was ist das ganze Leben, die in der Früh sagst, wenn du aufstehst, sagst du schon wieder, muss ich dir reinrasen. Ich habe eine lustige Bemerkung und auch Frage. Wir haben einen gemeinsamen lieben Freund, den Emmerich Weißenberger, einen Künstler. Und der hat seit einem Jahr nur noch ein Zehntel von seinen Farben, weil er mit mir gemeinsam und mit dem Michael Braungart und mit anderen alle Farben durchgescreent hat. Und jetzt hat er noch 12, 14 Pigmente, die er verwenden kann, um seine Bilder zu malen. Und er hat von mir wollen, von der Universität für Bodenkultur, einen Stempel, hinten drauf oder vorne, dass seine Bilder, die er malt als Maler, die kompostierbar sind, Innenraum lufttauglich sind, weil sämtliche Bilder von sämtlichen anderen Malern gehören eigentlich aus dem Innenraum verboten. Wenn man chemische Messungen machen würde, müsste man sagen, das darf nicht sein. Das sind Schadstoffe, Schwermetalle und so weiter, Ausdampfungen, die dürfen nicht im Innenraum aufgehängt werden. Und er hat dann gesagt, er ist der erste Maler in Österreich. Wieder. Der inspiriert von dir, er war ja auch lange Zeit bei dir, der hat bei dir im Werk gearbeitet und gemalt und so weiter, auch inspiriert durch uns alle. Er hat gesagt, Alfred, ich brauche ein Zertifikat, dass meine Bilder innenraumtauglich sind. Ich habe gesagt, naja, da diskreditierst dann alle anderen in deiner Zunft, dass die irgendwie einen Schadstoff machen. Und jetzt sind wir genauso an der Schwelle, wo wir überlegen, wollen wir das oder wollen wir es nicht, so ein Zertifikat machen, dass der... Aber wie verrückt ist das, gell? Ja, dass solche Dinge, die ja Selbstverständlichkeit sein sollten, überhaupt nicht selbstverständlich sind. Also meine Frage, du hast gesagt, Bewusstseinswandel, Herzensbildung ist alles. Hast du da so ein, zwei, drei Rezepte oder Ideen, wie die Menschen, wie du das verstärken könntest, den Bewusstseinswandel, wie man den unterstützen kann, beschleunigen kann, wenn du gesagt hast, das wird sein? Ich glaube, November oder Dezember haben wir einen wunderschönen so ein Seminar da gehabt mit Arno Stern. Ich weiß nicht, ob euch der was sagt, Alphabet, der Film. Und da waren wir mit dem alten Herrn. Und das ist so ein natürlich Bildungssystem. Freilich geht es da los. Na, selbstverständlich muss man sich das. Aber da würde ich jetzt wirklich, das ist der Beitrag vom Arno Stern, der Beste zu dieser Frage, den ich kenne, und auf den würde ich da verweisen. Na, freilich müssen wir alles überleben. Was wir jetzt momentan, es ist ja im Sinn von verrückt. Fast alles, was wir uns entwickelt haben, wir sind ja eine Gesellschaft, die sich ganz sonderbar entwickelt hat. Wir wissen, dass alle Menschen in unserer Gesellschaft chronischen Bewegungsmangel haben. Das wissen wir. Wir wissen, dass wir die Kinder in ein Leben hineingeben, wo sie zu wenig Bewegung haben. Und das kann man nur bis zu einem gewissen Grad entgegenwirken. Weil der Arbeitsplatz ist einmal vor dem Bildschirm und das ist einmal so. Jetzt rennen sie auf Nacht ins Fitnessstudio und sonst wohin. Das ist ja alles gut, aber trotzdem haben wir zu wenig Bewegung. Trotzdem beginnen wir, Kinder immer früher in vier Räume hineinzusperren. Entschuldigung, ein Kindergarten kehrt in den Wald raus. Und sonst nirgendwo hin. Der hat nichts verloren, außer das Wetter ist wirklich so grausig, dass du es erst nicht mehr zumuten kannst. Aber wenn es irgendwie geht, die kehren raus. Die müssen ein Bacherl drinnen sägen und einen Stausee bauen können. Und nicht da drinnen mit ein paar Plastiktrimmer spülen. Völliger Wahnsinn. Und so zieht sich durch das ganze Bildungssystem durch. Ich sage einmal, das, was wir heute können und was uns blieben ist, das ist das, was wir erfolgreich gegen das Bildungssystem verteidigt haben. Also unser Bildungssystem ist ja wirklich ein System, das uns viel mehr nimmt, als es uns gibt. Und das ist ja schrecklich, weil die jungen Leute sind das größte Potenzial jeder Gesellschaft und jeder Zukunft. Das ist sicher eine der Antworten. Und dann, ich liebe die Subversion, ich liebe solche Zellen, die nicht dem Mainstream folgen, darum habe ich mich da gleich wohlgefühlt, wie erinnert mich, das habe ich gleich gerochen, dass das da auch so ist. Also seid misstrauisch gegenüber dem Mainstream. Aber das brauche ich da herin eh nicht sagen. Was würdest du sagen, wie ist das Verhältnis von dem, was du gelernt hast auf der Universität? Oko wahrscheinlich? Nein, pass auf, ich habe Forst HTL gemacht. Also Förster, und dann habe ich in einem berufsbegleitenden Studium Wirtschaftswissenschaft gemacht. Okay. Im Verhältnis zu dem, was vom Opa gelernt hast. Also gibt es da ein Verhältnis, wo du sagen kannst, Ich würde sagen, heute das Wichtigste, was ein Kind, wenn es in die Schule kommt, lernen muss, und das Einzige, was wirklich relevant ist, lesen, schreiben, ja. Und dann kommt sofort Singen, Tanzen, Zeichnen und Bewegung. Klettern, Laufen, Bewegung, Motorik. Alles andere ist überhaupt nicht relevant. Weil das kommt alles sowieso später. Alles andere soll und darf und kann durch Neugierde entdeckt werden. Und nicht durch Prüfung. Alles andere, ein Bildungssystem muss so aufgebaut werden, dass alles andere der Mensch sich durch Neugierde erschließt. Das Wichtigste ist, dass der will und kann singen und der andere, der will und kann zeichnen und malt und tanzt und sich selbst findet. Das ist das Wichtigste. Alles andere kommt. Wenn wir Techniker von der Fachhochschule oder von der Uni oder von der HTL bekommen, außer die Basics kennen die nichts, was wir von denen brauchen. Das lernen sie bei uns. Und diese Idee des Bildungssystems immer noch, dass dann Menschen von Prüfung zu Prüfung prügelst und da schaust, ob das Gefäß mit diesen Details voll ist, ist ein totaler Schwachsinn. Die schönste Bankrotterklärung des Bildungssystems ist das, was ich selber gelernt habe. Forstwirtschaft, Wirtschaftswissenschaft. Beides ist total anerkannt, sind anerkannte Wissenschaften. Die lernen da beinhart das Gegenteil. Und jeder hat recht. Also jetzt frage ich dich, was ist da der Beitrag fürs Leben? Und so sitzen wir dann, sitzen die Fraktionen in ihren Elfenbeintürmen und können den Menschen nicht mehr helfen. Ganzheitliches Denken. Soziale Empathie. Was ist denn das? Wir, Schatz, es ist ja, wenn man ein globaler Blick, jetzt schweifen wir wirklich vom Thema an. Aber das Wichtige, ganz was Wichtiges auf der Welt ist Frieden. Und wir leben in einer unglaublich nicht friedlichen Welt. Alle Kriege, die geführt werden, werden ausnahmslos wegen Rohstoffe geführt. Und die Rohstoffe brauchen wir wegen unserem Lebensstil. Also ist einmal ganz wichtig, dass wir hier einen Lebensstil entwickeln, der wirklich gut ist, der lässig ist, der schön ist, der uns glücklich macht und trotzdem ohne dem auskommt, was wir da unten ausbeuten. Da, das Handy, was zuerst geschrien hat, da ist Coltan dran. Für diesen Rohstoff Coltan wird der ganze Kongo verwüstet. Da werden Bürgerkriege ausgelöst, da werden Menschen abgeschlachtet. Und dann, wenn mein Handy nicht mehr funktioniert, nach ein paar Jahren, wird es weggeworfen. Und pro Tonne Handyabfall ist 10-mal so viel Coltan drinnen, pro Tonne, wie in der Tonne Erz, wo Coltan im Kongo gewonnen wird. Da komme ich zu Michael Braungart. Würde ich dieses Handy so designen, dass ich das Coltan dann rausbringe, was leicht geht, dann ist die Quelle für die neuen Handys sind die alten Handys. So wie es die Omasen macht. Aus einem Handy muss ein Handy werden. Wir machen aus dem Handy Müll und Abfall, weil das geschäftsmodellmäßig noch besser ist. Völlig verrückt. Aber das ist natürlich, das ist nicht im Interesse von ganz großen gewinnorientierten Strukturen, dass wir da in Österreich oder vielleicht sogar Europäer oder sonst wer da independent und unabhängig wird. Ein autarkes Haus ohne Dämmstoff und ohne Technik ist eine Kriegserklärung für viele. Da kriegst du vielleicht nur noch ein paar Waldbesitzer, die applaudieren, weil sie ein Holz verkauft sind. Aber das, du hast kein Lobby mehr. Die sind ja nicht, die zählen ja nicht. Und da wiederum, also ich, aus meiner Sicht, ich sehe nur die Graswurzeln, die da so stark sind und die das ändern werden. Ich habe seit heuer einen Mondkalender und da habe ich heute, wirklich heute gelesen, dass früher anscheinend Gesellschaften gegeben hat, die eben beim zunehmenden Mond Ruhepausen gehabt haben, genauso wie jetzt mit Holz, oder? Und beim abnehmenden eben gearbeitet haben. Und jetzt würde mich interessieren, wie führst du dein Unternehmen? Hast du deine Mitarbeiter beim abnehmenden Mond, dass alle arbeiten und beim zunehmenden haben alle frei? Das ist eine tolle Frage. Ich habe jahrelang bei mir im Unternehmen gesagt, bei uns gibt es keine Überstunden. 38,5 Stunden Arbeit ist genug. Und wir müssen es doch schaffen, ein Unternehmen so zu organisieren, dass da jeder viel Freizeit hat. Ich bin gescheitert an meinen Mitarbeitern. Die haben gesagt, den Scheiß können wir selber ausdenken. Die wollen gefälligst Überstunden machen und noch mehr Geld dazu verdienen. Obwohl wir, da gibt es ja ganz genaue Branchenzahl und so, obwohl wir im Sägewerk, in den Holz-100-Werken, in allen Werken über den Branchendurchschnitt zahlen. Also über den Kollektivvertrag sowieso, wir zahlen wirklich keine schlechten Löhne. Das ist von der Mehrheit der Mitarbeiter abgelehnt worden. Das hat mich ein wenig ernüchtert. Das zum Thema, da sind auch viele Leute noch nicht so weit und noch nicht bereit dafür. Weil ich bin der Meinung, dass das genug war, 38 Stunden. Und dass man es genauso organisieren könnte. Aber da, ja, ich kann jetzt nur mit dieser Frage antworten. Ich selber bin auch kein Alkoholik. Halte ich nicht gut aus. Also ich tauche dann immer wieder unter. Und bald bin weg. Ja, ich bin kein Alkoholik. Erwin, es gibt ein schönes Zitat: Das Herz der Revolution ist die Revolution der Herzen. Das würde ich unterschreiben, ja. Ja. Wenn du einen Herzenswunsch hättest, wo du wüsstest, wenn du den wirklich gut aussprichst, dass der auch in Erfüllung geht, was würdest du dir wünschen? Das sind so diese raffinierten Journalistenfragen, gell? Ich würde mir wünschen, dass die Menschen zur Verbundenheit, zur wirklichen Verbundenheit mit der Natur zurückkehren. Weil dann hast du auch Verbundenheit untereinander. Das klingt sehr abstrakt, aber das löst, würde vieles lösen. Wir sind unsere Abgetrenntheit, die macht uns so einsam. Und die lässt uns so irrational werden. Weil am Ende des Tages brauchen wir nicht Geld, wir brauchen Liebe. Wir brauchen angenommen werden. Dass man nicht falsch versteht, wenn dein Existenzminimum nicht abgesichert ist und wenn du hungerst und nicht mehr weißt, was du zum Fressen kriegst, dann soll da einer mit solchen Sprüchen daherkommen. Das ist schon klar. Aber danach, wenn das einmal erledigt ist, dieses existenzielle Thema, dann ist das nicht das Ziel. Eine Million am Konto, was hilft dir denn die? Und darum die Verbundenheit. Die braucht man. Das würde ich wünschen. Möge es in Erfüllung gehen. Vielen, vielen Dank, Erwin Thoma. Haben wir schon fertig? Ja. Danke auch.